Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 28 mit Cowboy Copas, Fats Domino, Chick Webb und Ella Fitzgerald, Erskine Hawkins, The Scatterlights, Piero Piccioni, The Memphis Jug Band, The Lovin' Spoonful, The 13th Floor Evaluators, Roy Buchanan, Jerry Reed, Soul Hopi, Peter Frampton und Gordon Kennedy, und Phil Buff. And we started drinking till the break of dawn. About 12 o'clock, everything get hot. Up steps old John. We started clapping and he started singing this sweet little country song. Oh, weaver, oh, weaver. trouble. Where have you been all day? Your mama been looking, had to stop cooking since you went away. Poor Weaver, poor Weaver, why did you go and stay? You get a lickety sore as I'm sitting on this bill of hay. And we started drinking till the break of dawn. About 12 o'clock, everything get hot. Up steps old John. We started clapping and he started singing this sweet little country song. Oh Weaver, oh Weaver, where have you been all day? Your mama been looking, had to stop cooking since you went away. Oh Weaver, oh Weaver, why did you go and stay? I'm seated on the bill of hay. Since you went away. Oh Weaver, why'd you go on stage? Mama gonna whip you shoes. I'm sitting on this bill of hay. Wir hörten soeben im Prinzip dreimal hintereinander Country-Musik aus den USA, die ersten beiden Titel von weißen Musikern dieses Genres, die beide eine nicht nur in der Country-Musik beliebte Harmoniefolge benutzten. Zuerst von 1965 Phil Buff mit The Finger, ein Studio- und Session-Gitarrist aus Kalifornien, der sich in den 70er Jahren dem Country-Jazz widmete. Danach Cowboy Copas mit seinem einzigen Country-Nummer-1-Hit Alabama aus dem Jahre 1960. Und als drittes hörten wir Fats Domino mit Bo Weevil aus dem Jahre 1956. Ja, Fats Domino und alle seine Bandmitglieder bzw. die Dave Bartholomew Band, die ihn meist auf seinen Aufnahmen in den 50er Jahren begleitete, waren schwarz, aber sowohl Jambalaya wie auch You Win Again waren ursprünglich vom Country-Sänger und Songwriter Hank Williams. Und selbst Blueberry Hill wurde so richtig populär in der Version vom singenden Cowboy Gene Autry, der den von Vincent Rose komponierten Titel bereits 1941 aufnahm. Aber Vincent Rose war weder ein Schwarzer noch ein weißer Amerikaner aus dem Süden der USA, sondern wurde unter den Namen Vincenzo Cacioppo in Palermo, Italien, geboren. Gitarrist auf Bo Weevil war übrigens Ernest McLean. Now you wanna play, and then it's no. And when you say you'll stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence, and it doesn't make much sense, 'cause you keep me in suspense, and you know it. Then you promise to return. When you don't, I really burn. Well, I guess I'll never learn, and I show it. If you got a heart, and if you're kind, then don't keep us apart. Make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? Thank you. In der zweiten Hälfte der 1930er Jahre wechselten sich in New York City's Savoy Ballroom das Orchester vom Schlagzeuger Chick Webb mit dem vom Trompeter Erskine Hawkins ab. Nach dem frühen Tod Chick Webbs übernahm die Sängerin des Orchesters Ella Fitzgerald, wir hörten sie soeben auf Undecided, die Leitung der Band. Danach hörten wir Erskine Hawkins mit Tuxedo Junction mit seiner Big Band aus dem Jahre 1939. Die bekannteste Version, übrigens eine sehr gute, dürfte aber die von Glenn Miller sein. Erskine Hawkins war einer der Swing-Musiker, die sich im frühen Rhythm and Blues behaupten konnten, unter anderem mit einem Nummer 1-Hit einer Coverversion von Louis Jordans Caledonia. Ska und die Skatalites kommen aus Jamaika. Was hat denn das mit Swingmusik zu tun, könnte man sich fragen. Die Antwort darauf wäre dann sehr viel. Speziell die Bläser der Skatalites waren im Prinzip Swing-Instrumentalisten US-amerikanischer Prägung. Bei der Rhythmusgruppe sah das dann aber dann doch schon etwas anders aus. Die erste Ausgabe dieser Band existierte von circa 1962 bis 1965 und teilte sich dann in zwei weitere Bands, nämlich Roland Alfonso and the Soul Brothers und Tommy McCook and the Supersonics. Sowohl Roland Alfonso als auch Tommy McCook waren Tenorsaxophonisten, aber während McCook ab 1965 für den Produzenten Duke Reed aufnahm, blieb Alfonso beim jüngeren Coxon Dodd. Anfang der 80er Jahre formierten sich dann die Skatalites neu und traten bei verschiedenen Festivals auf, nahmen auch wieder Platten auf und waren sogar noch in den 2000er Jahren aktiv. Natürlich war die Besetzung durch viele Todesfälle nicht mehr die gleiche und viele Musiker aus dieser Generation wurden durch weitaus jüngere Musiker ersetzt. Nach Ellie Peng der Skatalites hören wir Musik aus dem Film Una Vita Violenta, Piero Piccioni, der Komponist. Thank you. Supper to be good and hot. Uh-huh. She never put a neck bone in the pot. She's on the road again. Don't a nasty bone, Eastman on the road. She's on the road again. Don't a nasty bone, Eastman on the road again. I went to my window was propped. I went to my door was locked. I stepped right back, I shook my head. A big black nigga in my folding bed. I shot through the window, I broke the glass. I never seen a little nigga run so fast. He's on the road again. Lord, a nasty bone Eastman on the road again. He's on the road again. Lord, a nasty bone Eastman on the road again. Your friend come to your housewife asking to rest his hat. The next thing you wanna know, where's your husband at? She says, I don't know, he's on his way to the pen. Yeah. Come on, mama, let's get on the road again. He's on the road again. Lord, a nasty bone Eastman on the road again. He's on the road again. Lord, a nasty bone Eastman on the road again. Been evil Nachtrag zu Una Vida Violenta, Hauptrolle Franco Zitti, bekannt aus Acatone, Drehbuch Pier Paolo Pasolini, Regie Paolo Heusch, ähnlich wie düster wie die Musik ist der sehr empfehlenswerte Film. Drei Lieder, die in irgendeiner Weise mit Jacques Benz zu tun haben. Zuerst Will Shade Harmonika, Walt Stevens Banjo, Charlie Burrs Gitarre, Jeb Jones am Jack als Memphis Jacques Band On the Road Again aus dem Jahre 1928. Danach eine Coverversion des gleichen Titels aus den Mid-60er Jahren, Lovin' Spoonful On the Road Again. Und zum Abschluss der Dreier-Serie The 13th Floor Elevator aus Austin, Texas mit Rocky Erickson am Gesang mit Fire Engine. Für Menschen, die sich nichts unter dem Begriff Jacques vorstellen können, reiche ich die Erklärung nach. Jacques ist einfach das englische Wort für Krug und dort bläst der Musiker hinein, um einen tiefen Ton zu erzeugen. Im Gegensatz dazu machte Tom Hall von The 13th Floor Everlaters, den wir gerade hörten, allerdings immer nur und ließ es dann über einen Verstärker laufen. Aber das war die Ausnahme. Zeit für eine Ballade, finde ich, Roy Buchanan von seinem zweiten Album She Once Lived Here. Thank you. Thank you. Nach Roy Buchanan hörten wir die Street Swingers aus dem Jahr 1957 mit dem gleichnamigen Lied und Albumtitel, Bob Brookmeyer mal am Piano statt an der Posaune, Jim Hall und Jim Rainey an den Gitarren, Bill Crow am Kontrabass und Ozzie Johnson am Schlagzeug. Es folgen nun die Gitarristen Davy Graham aus Großbritannien mit dem Soloinstrumental Angie oder Angie, wie es genau ausgesprochen wird, weiß ich nicht, und aus den USA Jerry Reed mit Band elektrisch verstärkter Gitarre Picky, Picky, Picky. 30er Jahren war Hawaii noch kein Bundesstaat der USA und genau in dieser Zeit, 1933 bis 1938, feierte der Lapsteel-Gitarrist Soul Hopi seine größten Erfolge, Fascinating Rhythm aus dem Gershwin-Musical Lady Be Good ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Jahr 2006 veröffentlichte der Gitarrist Peter Frampton sein Album Fingerprints, auf der zum Teil sehr prominente Musiker wie Bill Wyman und Charlie Watts von den Rolling Stones oder Hank Marvin von den Shadows mitwirkten. Auf Float, das wir gleich als letzten Titel im musikalischen Fundbüro hören werden, spielte Frampton mit Gordon Kennedy an der Gitarre. Gordon Kennedys Vater Jerry war, ebenso wie Gordon jetzt, ein aktiver Gitarrist in der Studioszene Nashvilles. Bevor wir nun Peter Frampton und Gordon Kennedy mit Float hören, möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Frank Framat Matthias.